Ja, schon 2,5. Okay, gut. Herzlich willkommen zur Kurzheilungsschule heute Nachmittag. Schön, dass ihr da seid und euch weiter schulen lasst für den Dienst der Heilung in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Das Wichtigste immer bei allem Dienst, den du für Gott tust, ist, dass du alles, was du tust, dass du es aus der Kraft Gottes heraus tust. Das heißt, du stellst dich einfach erstmal ein auf diese Frequenz. Ja? Das wäre jetzt gerade an der Stelle auch gut. Halleluja. Du tunst dich einfach ein auf diese Frequenz des Geistes, diese Frequenz der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und lässt dich ein bisschen füllen. Man könnte auch sagen, übernehmen. Du lässt dich übernehmen vom Geist. Du lässt dich übernehmen von Gott. Komm rein. Halleluja. Du lässt dich übernehmen, ja? Preis den Herrn. Lass dich einfach mal übernehmen. Lass dich füllen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weil voll sein macht, ich sag mal, kühn, dem Geist zu folgen. Weil um den Impulsen des Geistes zu folgen, musst du diesen Bypass um deinen Verstand haben. Du kannst nicht im Natürlichen unterwegs sein und gleichzeitig dem Geist folgen. Das geht nicht, sondern du brauchst diesen Bypass um deinen Verstand herum, um diesen Impulsen des Geistes zu folgen. Und das ist beim Heilungsdienst wichtiger als alles andere letztendlich, dass du von Gott geführt bist, ja? Also vom Geist geführt bist bei dem, was du tust. Halleluja. Und ich bin ja gerade in der Schule, in der Glory Life Schule dabei, über drei verschiedene Ebenen unseres Dienstes, auf denen wir übernatürlich wirksam werden können, zu lehren. Und das, glaube ich, ist auch für unseren Heilungsdienst ganz, ganz wichtig, weil diese drei Ebenen, Wort, Salbung und Herrlichkeit, sind tatsächlich drei Dimensionen, die ich gerade hier in den Heilungsräumen, auch aber insgesamt überhaupt beim Heilungsdienst, auch wenn wir sonntags für die Leute beten, wo die eigentlich alle drei ineinander greifen sollten. Ja? Ja, die erste Ebene, ich habe jetzt am Donnerstag nochmal drüber gelehrt, ist die Ebene des Wortes. Ja? Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Gerade auch in die Heilungsräume, aber auch sonntags zum Heilungsdienst kommen viele Leute, die noch wenig Fundament im Wort Gottes haben. Ja, die vertrauen auf eine Gabe der Heilung, sie vertrauen irgendwie auf die Handauflegung. Und es ist auch nicht verkehrt, weil es gibt ja die Verheißung dafür von der Bibel, Markus 16, 17, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund. Aber gerade auch insbesondere, um geheilt zu bleiben, aber auch um Heilung zu empfangen, ist es wichtig, dass die Leute mehr und mehr ein Bewusstsein bekommen, insbesondere wenn sie auch schon lang gläubig sind, Jesus nachfolgen, ist es wichtig, dass sie ein Bewusstsein des Wortes bekommen, dass das Wort Gottes das Fundament ist für die Heilung. Ja, nicht die Gabe alleine, sondern das Wort Gottes ist die Grundlage. Ja, das heißt, du wirst immer auch in deinem Heilungsdienst immer auch ein bisschen Wort Gottes mit einfließen lassen müssen. Je nachdem, wie du spürst, wenn du mit den Leuten redest und du merkst, oh, da ist ja gar kein Glaube da, dann würde ich, bevor ich bete schon, ich meine, wenn es nur 2, 3 Sätze sind, aber würde ich sie einfach ermutigen und sagen, hey, ja, wir stellen uns jetzt gemeinsam auf das Wort, wir stellen uns gemeinsam auf Matthäus 8, 17. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Ja. Das heißt, du gibst ihnen einfach diesen Impuls, der ihnen eine Grundlage gibt, weil sie sonst ist die Gefahr, dass sie ganz stark auf ihr Gefühl gehen. Und wenn sie im ersten Moment nichts spüren, dann denken sie schon, okay, hat nicht funktioniert bei mir. Ja. Aber der Punkt ist der, es geht nicht darum, ob sie jetzt im ersten Moment, wo deine Fingerspitze ihren Körper berührt, ob sie in dem Moment jetzt einen Strom Gottes spüren, sondern das Entscheidende ist, dass sie basierend auf dem Wort Gottes, auf dem Evangelium der Kraft Gottes, ihre Heilung empfangen. Und dazu gibt's ja ganz, ganz unterschiedliche Wege, auch die Heilung zu empfangen. Ich meine, manchmal ist es so, dass du einfach die Hand auflegst und die Kraft Gottes fließt durch deine Hand und die Person ist geheilt. Das ist so eine Gabe der Heilung, ja, die in dem Moment fließt. Das ist auf der zweiten Ebene dann schon, auf der Ebene der Salbung, ja. Also es fließt etwas durch dich und die Leute sind geheilt. Es ist eine Gabe der Heilung. Aber manchmal ist es auch so, dass du, dass das vielleicht jetzt gar nichts speziell fließt im spürbaren Bereich, ja. Und es ist wichtig, dass du dran bleibst, bis diese Heilung sich manifestiert. Ja, dann kann es sein, dass die Gabe der Wunderwirkung gebraucht wird. Ja, die Gabe der Wunderwirkung geht ja darüber hinaus, über die Heilungsgaben. Bei den Heilungsgaben ist einfach so, Gott gibt eine Heilungsgabe, das heißt eine Zuteilung von Heilungsstrom für eine bestimmte Person, für einen bestimmten Körper in dem Moment. Und ich habe das so bewusst so stark erlebt, da habe ich für eine Frau gebetet, in Salzburg war das damals, und die hatte eine Metallplatte in ihrem Handgelenk, und die kam nach dem Gottesdienst, glaube ich, war das, kam die zu mir nach vorne. Ich hatte davor schon so Sachen erlebt, und deswegen kam sie nach vorne und sagte, ich habe eine Metallplatte im Körper und kannst du beten, dass sich die auflöst? Und dann habe ich hier die Hände, also einfach, ich habe so zwei Finger eigentlich genommen und habe mit dem einen Finger habe ich die Metallplatte berührt auf der einen Seite des Handgelenks, und mit dem anderen Finger habe ich die andere Seite des Handgelenks berührt. Und in dem Moment, wo ich mit meinen beiden Finger ihr Handgelenk berührt habe, habe ich gespürt, wie so ein niedervoltiger Strom, so bzzp. So zzp, einfach so durch. Ja, es war wie wenn der eine Pol war der eine Finger und der andere Pol war der andere Finger, und zzp, ist der Strom durchgegangen. Und dann wusste ich, jetzt ist was passiert, und dann habe ich sie sofort testen lassen, und dann war es tatsächlich so, dass einfach die Bewegungseinschränkung vollkommen weg war und somit das Metall verschwunden war. Aber das war in dem Moment einfach eine spezielle Gabe, ja, die sich einfach da freigesetzt hat. Und es ist gut, das zu erwarten, aber das ist halt auch was du nicht im Griff hast. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt lege ich jemand so die Hände auf und dann macht's wieder zzp. Oder du kannst auch nicht sagen, in Jesu Namen zzp. Ja. So. Schade, ne? Aber ist so. Ist so, weil es heißt ja, er teilt die Gaben so zu, wie er will. Ja. Das heißt, es ist einfach eine Sache der Führung des Heiligen Geistes, was er wann freisetzt auch, ne? Und dann gibt's aber eben die Gabe der Wunderwirkung, ja, auch auf der Ebene der Salbung noch, ja, die Gabe der Wunderwirkung, was ja so viel heißt wie Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, du bist unterwegs mit dem Heiligen Geist, und dazu möchte ich wirklich ermutigen. Du bist unterwegs mit dem Heiligen Geist, dich zu betätigen, um dieses Wunder bei dieser Person hervorzubringen. Also um praktisch den Punkt zu erreichen, wo es bumm macht und plötzlich ist es irgendwie drin, das Wunder. Plötzlich ist es reingefallen. Wie auch immer, das ist ein geistliches Empfinden. Das muss man gar nicht unbedingt körperlich empfinden, aber einfach bumm, weißt du, jetzt ist drin. Und es kann manchmal sein, du musst einige Sachen machen, bis dieser Punkt erreicht ist. Ja, je nachdem, worum es auch geht, und je nachdem auch, wie die Person drauf ist. Es ist einfach eine Sache der Sensibilität mit dem Heiligen Geist, da dran zu bleiben. Ja, ich sage mal so: Du solltest dich einfach entscheiden, dich mit nichts weniger zufrieden zu geben, als dass die Person geheilt ist. Und alles, was man sofort testen kann, solltest du immer auch dann sofort testen. Das heißt, alles, was man sofort testen kann, sollte dein absolutes Ziel sein, dass die Person nicht weggeht, ohne dass es zumindest deutlich besser geworden ist oder dass eben die Beschwerden, die vorher da waren, ganz weg sind. Und auf diesem Weg dahin braucht es manchmal einfach so ein bisschen, ich akzeptiere keine Niederlage, ich lege einfach nur die Hand auf den Kopf als Beispiel, ja, so Beispiel, ich weiß es nicht, ein Beispiel wäre zum Beispiel jemand mit Skoliose. Letzte Zeit habe ich öfters für Leute mit Skoliose gebetet, wo dann ihre Wirbelsäule ausgerichtet wurde. Ich weiß nicht, ist hier irgendjemand von euch zufällig, der noch irgendwie ein Problem mit Skoliose oder so hat, mit der Wirbelsäule? Ist noch jemand von euch? Bei dir? Ah ja, schön. Also nein, nicht schön, aber praktisch, sagen wir mal so. Komm mal her, dann mache ich es einfach mal deutlich. Okay. Also. Also, okay. Also pass auf, unabhängig davon, wir schauen einfach, jetzt pass auf, dreh dich einfach mal so zu mir, und was du als erstes machen kannst immer bei Skoliose ist, jetzt hat es mir einen Schlag gegeben, boah, das war jetzt aber nicht die Salbung, sondern das war dein Stoff. Das ist wirklich total hochenergetisch, das Teil hier. Nass machen, ja stimmt, das ist eine gute Idee. Ja. Dann bist du auch gut desinfiziert. Also, Was immer Sinn macht bei Skoliose, ist einfach jemand anders auch dazu zu holen und fühlen zu lassen, ob die Wirbelsäule gerade ist. Also zum Beispiel, Tatjana, du kannst mal herkommen. Und ja, genau. Einfach, du gehst einfach mal, du kannst dich entspannen, Jutta, wir machen das alles. Genau, die rechte Schulter steht ein bisschen hoch, genau. So sieht man's. Und jetzt fahr mal die Wirbelsäule so entlang. Ja. Ja, genau, wenn man es auszieht, ist es besser. Ja, ein bisschen nach rechts verschoben. Genau. Okay, gut. So, okay. Geht es auszuziehen, einfach das Teil? Ja, super, dann ist es aus dem Weg. So, okay. So, und jetzt kannst du Folgendes machen. Du musst dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Ja? Wir wollen jetzt, dass diese Wirbelsäule gerade wird. Ja? Jetzt kannst du sagen, entweder, du kannst jetzt natürlich einfach sagen, okay, Heilungsgabe, einfache Tour, Hand drauf, in Jesu Namen, heilende Kraft rein. Halleluja. Preist den Herrn. Nein. Lass mal locker. Ja, okay. Ja, also, es ist noch ein bisschen verschoben. Das heißt, das war jetzt meine erste Dusche, ja, erster Strom, der reingegangen ist. Jetzt kannst du sagen, im Glauben, als Beispiel, du könntest jetzt sagen, so, ich fahre jetzt einfach im Glauben diese Wirbelsäule runter, in Jesu Namen, konzentriere mich da drauf, weil Konzentration auf die Stelle, ja, es ist ja dadurch die Liebe wirksame Glaube, ja. Das heißt, die Liebe will unbedingt, dass diese Wirbelsäule jetzt gesund wird und dass Jutta nie wieder Probleme hat mit dieser Wirbelsäule, nie wieder Schmerzen hat, nie wieder Probleme hat. Ja? Und so siehst du einfach im Glauben diese Wirbelsäule auf den Punkt. Ui. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt kannst du dich mal fragen, wird es irgendwie leicht oder? Also ich habe irgendwie so ein Kribbeln im Körper gespürt, so wie so Wellenbewegung. Das ist schon mal sehr fein. Okay, so, jetzt ist ja so, bei der Skoliose, da weißt du ja, okay, das ist hier verschoben, von der Wirbelsäule her normalerweise. Das geht aber durch die ganze Wirbelsäule, das heißt meistens ist es auch unten in den Beinen sichtbar, sodass also praktisch unten die Beine nicht gleich lang sind. Einfach durch die Verschiebung, weil oft ist es eben auch so, das kann man jetzt hier ein bisschen schlecht sehen bei der Jutta, weil wegen dem Gürtel und so weiter kann man es jetzt nicht genau sehen, ob jetzt die Hüftknochen auch irgendwie verschoben sind, kann man jetzt nicht genau sehen. Aber zur Sicherheit würde ich einfach das so machen. Jutta, setz dich mal auf den Stuhl. Da, genau. Setz dich mal auf den Stuhl. So, und dann setz dich ganz nach hinten und dann gibst du mal deine beiden Beine. Okay, also die sind jetzt nicht unterschiedlich lang. Von dem her ist also da offensichtlich nicht verschoben. Ich würde aber trotzdem in jedem Fall mal reinsprechen, dass einfach auch im unteren Wirbelsäulenbereich sich alles lockert und in die Ordnung Gottes kommt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Herr, für deine göttliche Ordnung. In Jesu Namen. Im gesamten Lendenwirbelbereich jetzt. In Jesu Namen. Ganz locker. Beine auch locker. Du kannst mir voll in die Hand fallen lassen, ja. Ja, genau, in Jesu Namen. Halleluja. Oi. Okay, das ist wieder runter. Ist gut? Fühlt sich's gut an? Fühlt sich gut an. Okay, dann steh nochmal auf, wir sind noch nicht durch. Ich möchte einfach ein bisschen demonstrieren auch. Ne? Deswegen, weißt du, wenn du merkst, dass alles schon gut ist, dann passt ja. Mhm. Lass mal locker, genau, lass mal einfach so. Guck mal, Tatjana. Oben? Jetzt ist es gerade. Es ist hier noch ein kleines bisschen, ja. Genau, aber was ich schon sehe, ist, dass hier der Unterschied nicht mehr ist. Ne? Genau. Ja, genau. So, und jetzt pass auf, das machen wir jetzt auch noch, das kleine bisschen. Dreh dich nochmal um zu mir. So, gib mir deine beiden Arme. Ja. Brustwirbelsäule. Ja. Das ist immer für die Brustwirbelsäule, okay? Aber wir wollen ja, dass es komplett gerade ist. Ja? Und wir akzeptieren nichts weniger. Also du bleibst einfach so lang dran. Du lässt dich einfach führen vom Heiligen Geist. Ja? Preis den Herrn. Halleluja. Das ist jetzt kein Schema F, dass du es immer genau so machen musst. Ja? Wenn es gleich beim ersten Handauflegen alles gut ist und alles wunderbar ist, dann musst du den Rest nicht mehr machen. Ja? Halleluja. In Jesu Namen befehle ich jetzt, den Brustwirbelbereich in die Ordnung Gottes zu kommen, der Wirbelsäule sich zu strecken und gerade zu richten, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Halleluja. Jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und bevor wir es jetzt nochmal kontrollieren, machen wir noch eine letzte Sache, neulich habe ich das mal bei Skoliose bei jemandem gemacht und danach war die Wirbelsäule komplett gerade. Pass auf, leg dich einfach mal mit dem Rücken auf den Boden. Leg dich einfach mal mit dem Rücken auf den Boden. Das kannst du im Heilungsraum auch gut machen, an einem warmen Boden. Ja. Leg dich einfach mal mit dem Rücken auf den Boden. So, okay. Und jetzt in dem Namen Jesus, der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Wirbelsäule. Komm in die Ordnung Gottes. Jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wichtig ist übrigens immer, ne, gerade auch Männer, immer gucken, wo du deine Hand hinlegst. Ja. Wichtig. Okay. Preis den Herrn. Halleluja. Das sage ich nur so nebenbei. Ja. Danke, Jesus. Okay, komm hoch. Mit der Hand. So. Okay, stell dich nochmal so her. Schüttel dich mal aus. Ja. Halleluja. Tatjana, guck mal. Wie fühlt sich das an, Jutta? Gut. Richtig gut. Richtig gut. Weißt du, hattest du Schmerzen gehabt, als du herkamst? Nee, Schmerzen nicht, aber ich mag halt immer Verspannungen und mache ständig Gymnastik, dass ich das ausgleiche. Preis den Herrn. So, also jetzt lass mal deine Arme wieder ganz locker hängen. So, genau. Jetzt guck mal, Tatjana. Jetzt ist super. Ja, ganz toll, ja. Jetzt passt. Preis den Herrn, auch hier. Ne? Ja, preis den Herrn. Halleluja. Ja. Achso, dreh dich mal um, dass sie es auch sehen. Ja, genau, einfach ganz locker. Ja. Ja. Preis den Herrn. Jetzt gar nicht gedacht. Hä? Na, wir sind hier in der Heilungsschule, wir sind hier in den Heilungsräumen. Was erwartest du denn? Ja. Preis den Herrn. Also das, was du jetzt gerade gesehen hast, ist einfach eine Inspiration für dich, natürlich Heilung für die Jutta, aber Inspiration für uns alle, wirklich auf dieser Ebene der Wunderwirkung aktiv zu sein und einfach deinen Weg zu finden auch. Ja? Wenn es um was anderes geht, brauchst du wieder vielleicht ein paar andere Griffe, ein paar andere Dinge, die du tust. Lass dich einfach vom Heiligen Geist führen. Wie gesagt, mach nichts irgendwie, keine unsittlichen Berührungen oder irgend sowas, auch nicht irgendwelche komischen Sachen, wo sich jetzt die Leute dann irgendwie unwohl fühlen. Frag sie auch immer, ob das okay ist. Wenn du zum Beispiel jemanden einfach sich so auf den Boden legen lässt, frag auch, ist das okay? Weil vielleicht, wenn jemand, was weiß ich, missbraucht wurde als Kind zum Beispiel, kriegt er vielleicht Panik, wenn er jetzt da liegt und ein Mann da plötzlich über ihr ist oder so. Also da muss man einfach sensibel sein. Da muss man sich leiten lassen vom Heiligen Geist. Aber frag einfach den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was ist der nächste Schritt? Ja. Und akzeptiere nichts anderes als dass sie sagt, juhu, mir geht's gut. Halleluja, so wie die Jutta. Juhu, mir geht's gut. Preist den Herrn. Und dann geben wir Jesus die Ehre dafür. Halleluja. Und wichtig bei solchen Dingen, eben, ich habe es am Anfang schon angedeutet, aber wichtig ist, test es immer auch sofort, was sich verändert hat. Selbst wenn sich nichts sofort verändert hat, dann ermutigt die Person weiter. Frag den Heiligen Geist nochmal, gibt es vielleicht noch was ich noch tun sollte? Gibt es vielleicht noch etwas, wo ich sie vielleicht fragen sollte? Vielleicht gibt es noch Unvergebenheit, vielleicht gibt es irgendwas in ihrem Leben. Aber mach da keine Psychoanalyse, sondern frag wirklich den Heiligen Geist, ja, was er dir sagt. Und dann kannst du nochmal nachfragen. Aber bet nicht nur einfach für jemand, leg nicht nur einfach die Hand auf den Rücken und so und sag, okay, in Jesu Namen, Rücken sei geheilt und dann sagst, okay, Wiedersehen. Ja. sondern lass sie die Heilung immer aktivieren, weil das heißt auch im Glauben aktiv zu werden. Und während du die Person im Glauben aktivierst, gibst du auch immer nebenher das Wort. Ja? Indem du dann zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt jemand konnte vorher vielleicht nicht richtig laufen, wäre jetzt ein anderes Beispiel, Hüftprobleme oder so, und du beginnst dann mit der Person zu laufen, du ermutigst sie, dann sag ihr einfach, ja, durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Halleluja, die Kraft Gottes ist in dir drin. Jetzt tu etwas, was du vorher nicht nicht tun kommst, komm, lass uns laufen. Ermutige sie einfach auch wirklich in ihr Wunder hineinzugehen. Das ist auch ein Teil der Wunderwirkung, dass die Person mitmacht. Ja? Ja, weil vieles hängt auch damit zusammen, dass die Person selber in ihre Heilung reingehen muss. Da bei Jesus auch so, an vielen Stellen, ne, bei dem Gelähmten zum Beispiel, er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Ja, und er hat genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Entweder er hätte ja auch sagen können, ich kann nicht aufstehen und liegen bleiben, oder er hätte sagen können, okay, ich steh auf, aber ich lasse mein Bett liegen. Aber er hat genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Das war die klare Anweisung, ja. So zum Beispiel manchmal, ich habe schon zu Leuten gesagt, wenn sie aus dem Rollstuhl aufgestanden sind, habe ich gesagt, so, jetzt nimm deinen Rollstuhl und schieb deinen Rollstuhl vor dir her. Oder ich sag, gib mir deine Krücke oder so irgendwas. Ja. In Zürich hatten wir das jetzt, da hat mir die Frau dann ihre Krücke gegeben und dann habe ich sie auf die Bühne gelegt und am Ende vom Gottesdienst hat sie sie vergessen, hat sie sie gar nicht mehr mit heimgenommen. Halleluja. Preis den Herrn. Aber du aktivierst die Person in ihrer Heilung. Das heißt, du führst sie da hinein, diese Heilung auch für sich zu ergreifen. Ja? Auch bei tauben Ohren ist es eine ähnliche Sache. Ja? Du aktivierst es, ja? Indem du zum Beispiel sagst, okay, halte das bessere Ohr zu und schau beim Schlechteren und vergleich es mit dem Besseren. Da aktivierst du das, dass sie sich selber ausstreckt, dass sie etwas erwartet. Ja? Du sagst auch nicht einfach nur, okay, ich bete für dein Ohr. Und dann sagst du, ja gut, jetzt gehst du mal heim und schreibst mir eine E-Mail, ob sich irgendwas verändert hat. Ja? Das kannst du machen, wenn es um solche Sachen geht wie Diabetes oder Nierenwerte, die schlecht sind oder so. Natürlich, das muss man zu Hause testen, das kannst du nicht sofort testen. Aber alles, was mit Bewegungseinschränkung zu tun hat, mit Schmerzen zu tun hat, mit Schwerhörigkeit zu tun hat oder Sehschwierigkeit zu tun hat, das kannst du sofort testen. Ja? Und das tu auch. Streck dich danach aus. Streck dich nach sofortigen Wundern aus. Und natürlich, wenn nicht alles sofort immer 100% ist, dann ermutigst du die Person trotzdem weiter und sagst so, stell dich weiter auf das Wort. Ja? Wichtig ist immer am Schluss, wenn jemand von dir weggeht, sollte er immer ermutigt sein. Jawohl, Gott ist am Wirken bei mir. Amen. Ist wichtig. Also nicht sagen, oh ja, was, du bist nur 80% jetzt geheilt, ja, sorry, die anderen 20 hat's heute nicht mehr gereicht. Ja. Sondern du sagst, wow, du bist 80% besser, jetzt stell dich drauf für die restlichen 20%. Ich meine, normalerweise, wenn jemand sagt 80% besser, dann spreche ich immer noch ein zweites Mal auf jeden Fall rein und aktiviere noch ein zweites Mal. Aber wenn es dann nach dem zweiten oder vielleicht auch nach dem dritten Mal immer noch bei 80% steht, dann musst du ja irgendwann auch weitermachen, kommt ja der Nächste irgendwann dran. Also dann würde ich sagen, so, jetzt ermutige ich die Person, dass sie dran bleibt, dass sie auf dem Wort stehen bleibt. Dann gehst du wieder auf diese Ebene des Wortes. Ja? Also das sind immer diese Ebenen, die Ebene des Wortes und die Ebene der Salbung. Ja? Und das dritte ist die Ebene der Herrlichkeit. Und da machst du dir bewusst, und gerade hier im Heilungsraum haben wir da ein optimales Umfeld, aber auch in dem Heilungsgottesdienst, morgen, wenn du am Ende des Gottesdienstes betest für die Kranken, ist eigentlich das Gleiche, weil der ganze Raum ja gefüllt ist mit der Präsenz Gottes. Und der Punkt ist der, es ist nicht nur der Raum gefüllt mit der Präsenz Gottes, das, was dir hilft, dir dessen bewusst zu werden, einfach die ganze Atmosphäre im Raum, die Musik im Hintergrund und so weiter, macht sozusagen so einen Teppich der Herrlichkeit, aber du bist ja selber auch ein Träger dieser Herrlichkeit Gottes. Das heißt, diese Substanz durchdringt auch dich. Das heißt, du machst dir bewusst, gerade jetzt hier in den Heilungsräumen, da haben wir ja dieses Stichwort, wir weichen die Leute ein in der Herrlichkeit Gottes. Ja? Es geht ja um so ein Einweichen, deswegen haben wir da unten die Liegestühle auch. Ja? Können sich einweichen, ja, in dieser Atmosphäre. Und jetzt mach dir einfach bewusst, wenn du kommst zu einer dieser Personen und um für sie zu beten, ja, du kriegst ja dann von ihnen diesen Zettel, wo ihre Beschwerden draufstehen. Wo habe ich den? Genau, aber den kennt ihr ja, dieses Formular, das sie ausfüllen müssen, ja, das bekommst du, das zeigen sie dir, hier, und dann schaust du dir das an, was das Problem ist, ja, dieses Formular, da haben sie es schon aufgeschrieben bei der Anmeldung, was das Problem ist, schaust dir das an und dann machst du dir bewusst, dass jetzt, wo sie zu dir kommen oder du zu ihnen, besser gesagt, kommt damit schon nochmal eine konzentriertere Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes zu ihnen, weil du bist ja so ein Herrlichkeitsträger. Das heißt, du kannst durchaus auch damit rechnen, dass es bei Leuten schon besser wird oder leichter wird, allein dadurch, dass du ihnen nahe kommst. Ja, ich erlebe das öfters. Jetzt in Bremen war es auch wieder so. Da war, ich weiß gar nicht mehr, was hatte der Mann, der nach vorne kam, wegen irgendwas? Waren es Rückenprobleme? Rückenproblem? Der sie runtergebeugt hat, ja? Ja, genau. Und der kam so zu mir und ich wollte gerade beginnen, in der Wunderwirkung aktiv zu werden, also so wie ich es euch jetzt gerade demonstriert habe, und habe irgendwie nur so zwischendurch gefragt, wie geht's dir irgendwie so, ja? Habe aber noch gar nichts gemacht gehabt. Und dann sagt er, jetzt ist schon alles weg. Ja? Ich wollte gerade starten mit dem Wunderwirken, aber es war schon alles weg. Das heißt, allein dadurch, dass er nach vorne kam, sozusagen in die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes, die von dir ausgeht als ein Sohn der Herrlichkeit, allein, dass er in diesen Raum hineinkam und er bestrahlt wurde von dieser Gegenwart, von dieser Substanz, allein dadurch hat er schon Heilung empfangen. Und damit kannst du auch rechnen, ja. Einfach, ich mache dir das bewusst. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Also es heißt jetzt nicht, dass wenn du jetzt da unten bist und dann, dass du bei jedem sagen kannst, ich komme jetzt auf dich zu und sagst du, und, alles okay? Ich meine, selbst bei Jesus war es ja nicht immer so. Ich meine, manchmal war es so, oder Petrus, als sein Schatten die Kranken heilte, da war es so, sie kamen einfach nur in den Bereich seiner Abstrahlung, der Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes und sie wurden gesund. Aber manchmal braucht es halt natürlich eben auch die Wunderwirkung oder die Heilungsgabe. Ja? Das heißt, ich möchte einfach heute ein Bewusstsein geben, dass du auf allen drei Ebenen von Gott gebraucht wirst. Ja? Du bist auf allen drei Ebenen aktiv. Du gibst das Wort weiter, ja? Du legst ein Fundament im Wort Gottes am Anfang, so wie es möglich ist. Am Schluss auf jeden Fall nochmal, einfach indem du zum Schluss sie nochmal ermutigst, bleib drauf stehen, ja, aktivierst, sprichst im Glauben, danke dem Vater dafür. Ja, wer Dank sagt, der bahnt einen Weg, ist das Wort Gottes. Solche Dinge sagst du ihm, das heißt, du bist aktiv auf der Ebene des Wortes. Dann bist du aktiv auf der Ebene der Salbung, sprich Gabe der Heilungen, Gabe der Wunderwirkung, Gabe des Glaubens, wobei das auch oft eine Kombination ist. Zum Beispiel jetzt, was du gerade erlebt hast jetzt mit der Wirbelsäule von Jutta, ist eine Kombination letztendlich aus Gabe der Wunderwirkung und Gabe des Glaubens. Das gehört miteinander zusammen, ja, im Endeffekt. Ja, du gehst im Glauben vorwärts. Du gehst im Glauben auf die Heilung zu. Du siehst im Glauben schon, jawohl, diese Wirbelsäule wird gerade sein. Jetzt, bevor die Sache zu Ende ist, wird sie gerade sein und darauf gehst du zu. Amen. Im Glauben. Ja. Und aktivierst die Salbung durch Wunderwirkung oder durch Heilungsstrom. Ja. Und eben dann das Dritte ist diese Ebene, die du dir eben auch bewusst machst, ist diese Ebene der Herrlichkeit Gottes. Ja. Dass allein durch die Substanz, allein durch die Strahlung der Herrlichkeit, die aus dir hervorkommt, die von dir ausgeht und die auch im ganzen Raum ist da unten, wenn du für die Kranken betest, sei es Sonntag nach dem Gottesdienst, wenn sowieso die Herrlichkeit sich einfach so stark lagert im ganzen Raum nach dem Gottesdienst oder jetzt eben, wo wir da diese besondere Atmosphäre auch schaffen, da unten im Heilungsraum 2, wo du sie einweichst und wo sie sich einweichen lassen in die Herrlichkeit Gottes, dann gehst du davon aus, dass einfach diese Substanz der Herrlichkeit Gottes ihr Werk tut an den Leuten. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Also, das Wichtigste ist im Endeffekt immer, das Ziel muss das sein, dass es diesen Bumm tut. Ja, dass die Leute im Jetzt ihr Wunder oder ihre Heilung empfangen. Dass sie sagen können, jawohl, ich habe empfangen. Halleluja. Und das auf diesen Punkt führst du sie zu. Ja. Und das auf allen drei Ebenen. Ja. Du wirst sozusagen, du bist auf allen drei Ebenen aktiv. Sie werden beschossen von allen Ebenen. Der Teufel, die Krankheit wird beschossen von allen Ebenen. Ja. Von der Ebene der Herrlichkeit, von der Ebene der Salbung, von der Ebene des Wortes wird beschossen auf allen Ebenen. Halleluja. Amen. Sag mal, aktiv auf allen drei Ebenen. Preis den Herrn. Super. Wie schon gesagt, am Anfang hier in den Heilungsräumen hast du oder habt ihr, wenn ihr als Team, wir werden ja gleich dann auch einteilen, wer alles zusammengeht, aber ihr habt als Team immer etwa 8 bis 10 Minuten Zeit für jede Person, maximal 10 Minuten, weil es braucht ja auch noch einen Wechsel. Wir machen 30 Minuten, wir haben 18 Leute in jedem Heilungsraum, die sich angemeldet haben, das heißt, es sind genau 3 Personen pro Heilungsteam, glaube ich. Oder nein, wir sind, glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Müssen wir schauen. Also 2 bis 3 sollte auf jeden Fall jedes Team pro halbe Stunde bebeten, sozusagen. Ja. Das heißt, du hast 8 bis 10 Minuten Zeit. In der Zeit schaust du dir an, was das Problem ist, was sie aufgeschrieben haben. Beginnst sie einzuweichen, ermutigst sie, wirkst in Wundern, lässt die Herrlichkeit fließen, lässt sie testen, was passiert ist. Und schreibst am Schluss auch auf, was passiert ist, hier auf dieses Formular. Ja. Da kannst du mit ihnen zusammen auch ausfüllen, was passiert ist. Und du kannst es direkt dann auch, wenn der Heilungsraum wechselt ist, wenn neue Leute in den Heilungsraum reinkommen und die erste Gruppe nach draußen geht, dann gib einfach auch gleich wieder das, was passiert ist. Wenn etwas im Sichtbaren passiert ist, gib es am besten gleich an die Astrid weiter, weil dann kann sie es wiederum hier oben weitergeben und dann kann ich schon wieder im ersten Raum schon wieder Leute ermutigen durch das, was unten passiert. Ja. Weil das ist immer super, wenn die Leute hier im zweiten und dritten Heilungsraum dann hier kommen, dann kann ich immer schon erzählen, was gerade eben unten passiert ist. Ja. Also wenn was sofort passiert, wenn was sofort im Sichtbaren passiert, dann sag's einfach entweder der Astrid oder irgendwie ein Ordner oder so. Einfach, ich weiß nicht genau, wer unten ist, oder ist da die Astrid dafür zuständig? Ja, also genau, dann sag's am besten der Astrid unten einfach, was passiert ist, weil dann kann sie das notieren und kann's mir weitergeben. Und ansonsten kannst du das hier auf dem Zettel auch ausfüllen und kannst ihr den Zettel auch geben. Ja. Genau, gut. Wichtige Dinge wären noch, was ich euch noch sagen wollte, generell wichtig ist immer, wenn du für Leute betest, vermeide alles, was irgendwelche Zusammenhänge herstellt zwischen ihrer Krankheit und irgendwas Bestimmten in ihrem Leben. Ja? Also vermeide irgendwie zu sagen, ja, du bist jetzt da wahrscheinlich deswegen krank, weil, keine Ahnung, weil du vor 5 Jahren da irgendwas Okkultes gemacht hast oder weil du noch, was weiß ich, wir haben ja hier Leute, die zu den Heilungsräumen kommen, die zum ersten Mal bei Glory Life sind, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich lebe mit meiner Freundin zusammen oder so, ne? Und dann sag nicht, ja, du bist wahrscheinlich deswegen noch krank, weil du mit deiner Freundin noch zusammenlebst oder so. Ja. Es kann manchmal sein, dass da Zusammenhänge bestehen und trotzdem ist es nicht unsere Aufgabe, solche Zusammenhänge herzustellen bei den Leuten. Also alles, was irgendwie Beschuldigung ist, solltest du vermeiden. Ja. Auch Diskussionen über solche Themen. Ja. Also das ist ja auch, die Heilungsräume sind nicht Beratung und Gebet. Das heißt, du solltest auch jetzt nicht darüber diskutieren, ob jetzt das, was sie da beim Heilpraktiker probiert haben, ob das jetzt okkult ist oder nicht okkult ist. Ja. Es bringt nichts, darüber zu diskutieren. Ja. Sondern lass es einfach stehen. Jesus hat die größten Götzendiener geheilt, ohne irgendwie nachzufragen. Ja. Ich meine, wenn du nur an den Knecht des Hauptmanns denkst, ja, ich meine, es war ein heidnischer Mann, was der vielleicht alles für Götter angebetet hat, dem hat Jesus auch nicht gesagt, ja, bevor ich jetzt für dich bete und bevor du geheilt werden kannst, muss erstmal Jupiter abschwören oder so. Ja. Obwohl das natürlich dann kommt, wenn sie Jesus nachfolgen. Wir ermutigen sie zur Nachfolge, wir ermutigen sie, zu den Gottesdiensten zu kommen. Wir ermutigen sie, einfach weitere Schritte in der Jüngerschaft zu gehen. Aber vermeide einfach bei solchen Erstkontakten solche Themen, ja. Die sie vielleicht einfach so mitbringen, sondern konzentriere dich darauf, dass die Leute geheilt werden, dass sie gesund werden und dann ermutige sie, sag, hey, komm morgen zum Wundergottesdienst, kommt in unsere Schule, wenn sie soweit sind oder einfach ins Glory House und so weiter. Ermutige sie einfach, weitere Schritte zu gehen und dann kommen die Sachen sowieso mit der Zeit. Mit der Zeit kommen dann ja die Themen auch hoch, ne? Aber es ist nicht das Erste. Okay, Frage? Eine Frau hier so im Heilungsraum gebetet, ja, und da kam überhaupt keine Kraft durch und dann hat mir Heiliger Geist gezeigt, dass in der Familie da Kulte Sünden sind und dann habe ich das diese Frau gezeigt, ja, weil es hätte keinen Sinn gemacht, dann weiter zu beten, ja, und dann hat sie gesagt, ja, das war also in unserer Familie und dann hat sie das auch bereut, hat sich dann auch dann also so um Vergeben gebeten und dann floss ja so Kraft richtig, also gut. Absolut. Also das meine ich damit jetzt nicht. Solche Dinge kann dir der Heilige Geist natürlich sagen. Ja? Genau, oder auch Unvergebenheit oder so. Einfach ein Eindruck, den du hast, aber du formulierst es ja dann so und sagst, könnte das sein, dass in deiner Familienlinie, dass da einfach viel Okkultismus gewesen ist? Und dann sagen sie das dir ja. Und indem sie es sagen, haben sie ja schon anerkannt, dass es Okkultismus ist. Du musst ja dann nicht mehr diskutieren, ist es jetzt Okkultismus? Ja? Also das ist was anderes, das ist nicht das, was ich meine. Ja? Also ein Fehler wäre es, wenn jetzt zum Beispiel die Person dir erzählt, während sie dir jetzt erzählt, was ihr Problem ist, und sie sagt jetzt zum Beispiel, neulich war ich beim Heilpraktiker, Heilpraktiker und der hat ja bei mir gependelt und der hat rausgefunden, dass ich mit Schwermetallen belastet bin und dass daher die Krankheit kommt. Und wenn du jetzt anfängst, darüber zu diskutieren und sagst, ja nein, das kann kein Schwermetall sein und überhaupt pendeln ist okkult und so weiter, du weißt ja gar nicht, ich meine, wenn die das vor ein, zwei Wochen gemacht hat, ist die ja überzeugt davon, dass es richtig ist. Ja? Also bringt es nichts, mit der Person darüber zu diskutieren, sondern du lenkst sie einfach darauf, auf das, was du tust. Du sagst einfach, okay, alles schön und gut, aber jetzt stellen wir uns auf das Wort Gottes. Hier empfängst du Heilung durch das Wort Gottes. Er sandte sein Wort und heilte sie. Hier empfängst du Heilung durch die Kraft von Jesus und darauf stellen wir uns jetzt. Ja? Aber du musst nicht mit der Person darüber diskutieren. Ja? Wie gesagt, was anderes ist, wenn du den Eindruck hast und die Person bestätigt ja den Eindruck dann, dann hat sie damit ja zugestimmt, dass sie davon frei werden will. Also ich habe sowas auch schon erlebt, wie Tatjana gesagt hat. Genau, von dem her ist es vollkommen in Ordnung. Ne? Dann frage ich ja, auch Herr. Weil die Sache ist ja die, wenn der Strom blockiert ist beim Heilungsgebet, dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist was aufzeigen will. Und der Heilige Geist ist ja sensibel und er weiß ja, wenn er was aufzeigt, dann führt es nicht zu einer Diskussion. Was anderes ist, wenn du über das Stöckchen springst, das sie dir irgendwie hinhalten im Natürlichen, weil sie dir erzählen, ja, genau, und dann habe ich mir einen Fuß verknackst, als ich gerade bei meiner Freundin übernachtet habe und so weiter. Und dann sagst du, ja was, bei deiner Freundin hast du übernachtet? Das ist aber Sünde und so weiter. Ne? Verstehst du? Das ist dann das übers Stöckchen springen. Ignorier das einfach. Schau da in dem Moment nicht drauf. Das ist nicht der entscheidende Punkt in dem Moment. Aber wenn Gott dir jetzt zeigt, okay, da ist irgendwie Unvergebenheit oder da ist eine unbereinigte Beziehung oder wo du sagst, ich empfinde, du bist eigentlich in einer ganz schwierigen Beziehung und ich glaube, da muss vielleicht gerade was bereinigt werden oder so. Und dann sagt die Person, bricht schon in Tränen aus und sagt, ja, genau, ich habe total Probleme mit meinem Freund oder wie auch immer. Ne? Und dann ist klar, dann gehst du natürlich darauf ein. Ja? Versteht ihr, wie ich das meine? Ja? Also letztendlich das Entscheidende, in welcher Haltung kommst du? Kommst du in der Haltung, wo du jetzt sozusagen, du willst sie jetzt einfach zu einem guten Christen machen, der alles richtig sieht und genauso sieht wie du? Oder kommst du in der Haltung, okay, die ist jetzt in den Heilungsraum gekommen und du willst, dass die Person geheilt wird? Ja, das ist das Entscheidende. Ja. Wenn du mit dem Ziel bist, ich will, dass die Person geheilt wird und was sonst in ihrem Leben ist, ist jetzt momentan nicht mein Ding, sondern ich will, dass die Person geheilt wird, dann wirst du einen richtigen Fokus haben. Ja. Und dann können auch Dinge hochkommen, natürlich. Und dann können auch Dinge bereinigt werden. Und ich sage immer auch hier im ersten Heilungsraum, wenn die Leute hierher kommen, sage ich ihnen am Schluss immer, wenn es da noch irgendwas gibt, wo du weißt, einfach in meiner Beziehung zu Gott, da steht noch was zwischen mir und Gott, dann sag das dem Team unten, wenn du unten bist, und bereinigt es, bekennt es einfach noch, bevor sie für dich beten. Ja? Aber damit spreche ich ja was an, was ihnen selber schon bewusst ist. Ich halte ihnen nicht ein Sündenregister vor und sage, schau mal, das hier könnten alles Sünden in deinem Leben sein, so wie bei der Lebensbereinigung, ist was anderes. Ja, da kriegen sie einen Zettel, wo alles Mögliche draufsteht, was Sünde sein kann und dann können sie sich dazu stellen. Aber das ist hier nicht der Punkt, ja, sondern das führt hier nur weg, weil da kommt es nur in Diskussionen rein. Ja, weil nicht jeder, der hierher kommt zum Heilungsgebet, ist schon so weit, dass er bereit ist, alle seine esoterischen Dinge, von denen er bisher gar nicht gewusst hat, dass sie esoterisch sind, wegzulassen, nur weil du ihm in zwei Minuten sagst, das ist frei okkult. Ja. Dann sagt halt eher, ja gut, und wer sagt mir das, dass es so ist und überhaupt, was geht sie das überhaupt an? Ja. Also verstehst du, das ist einfach der Punkt, ja, von der Vorgehensweise her. Die Sensibilität ist da wichtig. Ja. Genau. Habt ihr sonst noch irgendwie eine Frage auch? Ne? Dann könnt ihr die einfach gerne stellen. Ja, Andreas? Bei inneren Organen, die man nicht so sieht. Ja. Also das Ziel sollte immer das sein, wenn man für Dinge betet, auch die man nicht sehen kann oder nicht sofort testen kann. Das Ziel sollte trotzdem sein, dass die Leute, und das ist was im Geist, dass die Leute einfach spüren, Gott hat mich berührt. Ja? Das heißt, du solltest eigentlich eine Begegnung mit Gott zwischen ihnen und Gott initiieren, in irgendeiner Form. Dass sie irgendwie sagen, oh, jetzt ist was weggegangen. Oder, ah, irgendwie ist jetzt leichter geworden. Oder dass sie sagen, ja, ich spüre, Gott hat was gemacht. Ja. Und deswegen ist es schon gut, auch wenn du eben jetzt für jemanden mit Diabetes betest, also du legst die Hand auf die Bauchspeicheldrüse, betest dafür, dass sie geheilt ist, sprichst den ganzen Insulinhaushalt in die Ordnung Gottes und so weiter. Und dann ist schon gut auch zu fragen, was spürst du? Ja? Und dann kann zum Beispiel sein, sie sagen, ja, ich spüre irgendwie so Wärme da unter deiner Hand oder es rieselt irgendwie so. Und dann sagen sie, oh ja, das ist die Kraft Gottes, Halleluja, Gott ist dabei, dich zu berühren. Ja. Das ist, was auch, Julita, wo ist die Bauchspeicheldrüse? Steh mal auf. Zeig uns mal die Bauchspeicheldrüse. So, genau. Vielleicht sollten wir mal ans Heilungsteam einfach eine Anatomiekarte des menschlichen Körpers verschicken. Damit man weiß, wo was ist. Aber im Notfall ist ja so, wenn jemand ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse hat, dann war er wahrscheinlich schon beim Arzt und dann wird er wissen, wo die Bauchspeicheldrüse ist, weil der Arzt wahrscheinlich schon untersucht hat. Also kannst du auch die Person fragen, wo ist die Bauchspeicheldrüse? Also frag, wenn es natürlich dann fragen muss, wo ist jetzt dein Herz, dann wird es natürlich dann irgendwann peinlich, aber... Das Herz gibt es auch mal rechts. Echt? Das ist aber eine Anomalie. Ja. Ach ja. Das gibt es tatsächlich, ja. Okay. Also gut. Du hast noch eine Frage, ja? Wenn die Leute sagen, ich merke gar nichts. Ja. Okay. Wenn die Leute sagen, ich merke gar nichts, dann würde ich sie weiter im Glauben ermutigen. Also zum einen würde ich sagen, es ist nicht unbedingt entscheidend, was du merkst, sondern wir stellen uns ja auf das Wort Gottes, dass Gott dich berührt. Und zum anderen kann es auch ein Hinweis sein, dass du nochmal betest, vielleicht nochmal was aktivierst oder so, sodass tatsächlich, weil das Entscheidende ist im Endeffekt nicht, ob sie was spüren im Sinne von Kribbeln oder Strom oder Feuer oder was auch immer, sondern das Entscheidende ist, dass irgendwie bei ihnen schnackelt, oh ja, ich bin jetzt von Gott berührt worden. Ja. Und das kann ja was rein im Geist sein, das ist ja nicht unbedingt eine Gefühlssache. Ja. Das heißt, sie dahin zu führen, hast du das Wort Gottes, du hast die Salbung Gottes, du hast die Herrlichkeit Gottes. Mit all diesen, auf all diesen drei Ebenen bestrahlst du sie, beschießt du sie bis zu dem Punkt, wo du empfindest, ja, sie kann sehen, dass Gott sie berührt hat. Ja, in irgendeiner Form. Also das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil das im Einzelfall natürlich sehr unterschiedlich aussieht. Aber mehr kann ich eigentlich nicht antworten, weil letztendlich ist das was man nicht ganz erklären kann, ob jetzt jemand eben weiß, dass er von Gott berührt ist oder ob er es nicht weiß. Ja. Und dann gibt es natürlich sicherlich auch mal Fälle, die einfach, gerade auch hier im Heilungsraum kann sein, jemand wird mal mitgebracht, der ist einfach nur geistlich irgendwie so vernagelt und weiß nur gar nicht richtig, wie es geht oder was Sache ist. Und der sagt einfach, ja, ich spüre nichts. Ja. Und irgendwie, du hast ja nicht den Eindruck, der weiß gar nicht, wo er suchen soll sozusagen, weil irgendwie die Antenne des Geistes irgendwie noch gar nicht ausgefahren ist bei ihm, ja. Weil er da auch noch nie gelehrt wurde oder so. Dann würde ich ihn einfach weiter im Glauben ermutigen und einfach sagen, ihm das Wort zeigen, ihm sagen, schau, da steht es, Jesaja 53, Matthäus 8, 17, 1. Petrus 2, 24, Markus 11, 23, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich hinweg und verpflanzt ihn ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ja. Einfach, du gibst ihm das Wort Gottes und ermutigst ihn, sich da drauf zu stellen. Ja. Also das kannst du immer tun im Endeffekt. Ne? Und das Wort hat ja Kraft, auch den Leuten ein Empfinden zu geben. Weil manche müssen einfach überhaupt erstmal für die Realität des Geistes sensibilisiert werden. Die haben gar keine Antenne dafür. Die kommen da und denken, ja, ich meine, wie war es bei dir, als du zum ersten Mal kamst? Na, wenn du nicht jetzt schon vorher irgendwie geistlich in Anführungszeichen unterwegs warst, jetzt im Esoterischen oder so mit irgendwelchen Kräften hantiert hast, dann kommst du vielleicht auch aus reinem Verstand. Also bei mir war es am Anfang so, als ich zu Gott kam und in den ersten Heilungsgottesdiensten war, ich war ja total vom Verstand her geprägt. Ich habe irgendwas erwartet. Ja? Ich dachte dann, irgendwas passiert und dann spüre ich irgendwas und dann kommt irgendwie sowas und dann am Anfang war ich dann immer enttäuscht, weil ich dachte, irgendwie das ist gar nicht so, wie ich das erwarte, aber Gott wollte meinen geistlichen Menschen aktivieren, ja? Weil damit du wahrnimmst, was im Geist passiert. Ja? Und da sind die Leute natürlich an ganz unterschiedlichen Punkten, die zu uns kommen. Ja? Die einen sind schon da total, die wissen schon genau, die sagen so, wenn ich jetzt zur Marion gehe, dann weiß ich Markus 16, 17, sie glaubt und sie legt mir die Hand auf und dann werde ich gesund werden und dann werde ich das aktivieren und dann werde ich rennen und dann werde ich das oder jenes machen. Und die haben das schon fast wie so, die haben das innerlich schon wie so klar, ne? Und da ist es natürlich einfacher. Aber manche haben das halt überhaupt nicht klar, die wissen einfach nur, mal gucken. Ne? Mal schauen, was kommt, ne? Und da muss einfach mit dem Wort und ja, und auch mit Berührung. Ja. Also manchmal ist so, ich habe schon manchmal festgestellt, vieles von dieser Gabe der Wunderwirkung ist manchmal einfach auch die richtige Berührung für die Person. Ja. Je nachdem, wie die Person irgendwie tickt. Und das weiß nur der Heilige Geist, du kennst sie ja nicht. Ja. Aber ich habe manchmal witzige Sachen erlebt, dass du, was weiß ich, du berührst einfach irgendwie jemand einfach liebevoll. Gar nicht jetzt in dem Bewusstsein, wow, jetzt lass die Heilungskraft fließen oder so, sondern einfach nur, du berührst sie einfach an einer bestimmten Stelle irgendwie liebevoll. Und plötzlich merkst du, wie ihre Augen hell werden und wie sie sagt, oh ja, und plötzlich kann sie empfangen. Ja. Also bitte einfach den Heiligen Geist, dass er dir den Pfad zu den Herzen zeigt. Ja. Und das Wichtigste ist einfach auch, geh in diesen Strom rein, indem du dir bewusst machst, hey, der in mir ist, weiß alles. Ja? Somit, weißt du, das heißt, ihr habt alle die Salbung und ihr habt alle das Wissen, heißt es in 1. Johannes 2,20. Ja? Und deswegen braucht ihr nicht, dass euch jemand belehre in diesem Moment, sondern der Heilige Geist belehrt euch und du gehst davon aus, dass in dir der Heilige Geist ist und dass er alles weiß, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Ja? Somit hast du keinen Mangel an irgendetwas, was du brauchst. Das ist ganz wichtig. Ja? Du wirst nie in eine Situation kommen heute Nachmittag oder wenn du sonst im Heilungsdienst dienst, wo du innerlich sagen kannst, jetzt stehe ich aber wieder Ochs vorm Berg, jetzt weiß ich überhaupt nichts. Nein, das kann sich erstmal so anfühlen in der einen Sekunde, aber im nächsten Moment sagst du, Heiliger Geist, nee, so kann es ja nicht bleiben, weil du bist ja in mir und du weißt ja Bescheid. Ja? Also sag mir bitte, was ist Sache. Ja? Und dann ergreifst du es. Ja? Weil er hat dich nicht dahingestellt oder er hat nicht einen Kranken zu dir geschickt, damit du dann sagst, oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, weil es bist ja nicht du. Ja. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und er weiß ja alles. Ja. Größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Somit hast du keinen Mangel an irgendwas, was du brauchst. Okay. Noch eine Frage? Man lernt immer gut auch durch Fragen. Okay, da sprechen wir gleich nachher einfach, wenn wir das Team dann einteilen. Ja. Hat jemand noch Frage zum Heilungsdienst? Ja. Ich habe, jemand gibt mich den Zehnten, das ist wirklich eine Blockade. Das ist eine heiße Sache, ne? Wenn ich den Eindruck habe, jemand gibt nicht den Zehnten und das ist wirklich die entscheidende Heilungsblockade, genau, gut, muss ich mich vom Heiligen Geist führen lassen. Ja, also ich glaube, wenn der Heilige Geist dir sagt, dass das die entscheidende Blockade ist, dann ist es so. Ne? Also Charles und Francis Hunter, ja, die ja auch, oder Christoph Hesselbart hat es auch oft gemacht, dass er einfach Leute fragt, gibst du den Zehnten? Ich würde es aber nur machen, wenn ich den Eindruck habe. Ich würde jetzt nicht jeden, der hier zu den Heilungsräumen kommt, fragen, gibst du den Zehnten? Weil manche wissen überhaupt nicht, was das ist. Ja? Manche, die ganz neu dazukommen, die wissen gar nicht, was der Zehnte ist. Ja. Sondern wenn, dann geht es ja wahrscheinlich dann um eine Person, die schon länger gläubig ist, die mit Jesus unterwegs ist und die eigentlich darüber auch belehrt ist, aber wahrscheinlich eben nicht im Gehorsam halt ist, weil sie da Angst hat oder wie auch immer, einfach, ja, da einfach nur nicht frei ist, was Finanzen angeht. Und dann, glaube ich, kann der Heilige Geist schon so einen Eindruck geben und sagen, ja, gibst du eigentlich den Zehnten? Wenn er dann sagt, nee, dann kann er sagen, da könnten wir uns jetzt auf Malachi 3 stellen und den Fresser bedrohen, wenn du ihn geben würdest. Also wie gesagt, eben, du musst immer schauen, wen hast du vor dir. Ne? Ja, nee. Also wenn der Heilige Geist dir so sagt, dann wird es auch so sein, dass das schon irgendwie auch vorbereitet ist. Dass vielleicht der Heilige Geist eh schon zu ihnen geredet hat und sie eigentlich wissen, sie sollten es eigentlich machen, aber sie haben es bisher nie gemacht. Waren ungehorsam und deswegen zeigt der Heilige Geist es auf. Ja. Ah ja. Also war es die Bestätigung, dass er gut drauf ist. Das ist auch super. Ja, ja. Super. Gut. Ein Punkt auch immer wieder, das erwähne ich eigentlich in jeder Heilungsschule nur ganz kurz, aber es wäre vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die meisten haben es wahrscheinlich schon mich sagen hören, aber immer wenn es um das Thema Operationen, Medikamente oder sonstige ärztliche Behandlungen geht, bitte immer den Personen selber überlassen. Ja? Also nie in die eine oder andere Richtung sagen, du solltest es so oder so machen, sondern du ermutigst sie, einfach im Glauben ihre Heilung zu ergreifen, aber gleichzeitig ermutigst du sie auch, wenn es um irgendeine OP geht oder um irgendeine Medikamente, die sie vielleicht schon lange nehmen, das auch, da auch den Arzt zu konsultieren und nachzufragen und zu schauen, was mit dem Arzt gemeinsam einfach zu machen ist und sagst nicht von dir aus, so, jetzt bist du geheilt, lass deine Medikamente weg und so, ja, sondern wenn sie das machen von sich aus, wenn sie dich fragen und sagen, soll ich jetzt das Medikament weglassen, ja, dann würde ich sagen, da fragst du den Heiligen Geist und vielleicht fragst du auch deinen Arzt, was der dazu sagt und lässt es checken, lässt die Werte checken und so weiter. Aber du sagst nie jemand, mach die Operation nicht, nimm das Medikament nicht oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Das gibt's öfters, ja. Das gibt's tatsächlich öfters. Und da würde ich einfach immer wieder halt den Leuten sagen, weißt du, Gott kann dich heilen. Gott ist dein Arzt. Und er kann dich heilen auf unterschiedliche Art und Weise. Und er kann dich heilen durch eine Gabe der Heilung. Er kann dich heilen durch seine Gegenwart. Er kann dich heilen durch sein Wort. Und er kann dich auch heilen durch ein Medikament, dessen Möglichkeiten er in diese natürliche Schöpfung hineingelegt hat. Er kann dich heilen durch den Rat eines Arztes, der dir sagt, hey, machen Sie mal mehr Sport oder essen Sie anders oder was auch immer. Ja? Das heißt, oder auch durch eine Operation, die ein Arzt macht. Also in jedem Fall, weise einfach darauf hin, in jedem Fall ist Gott der Heiler und das sollten wir auch immer so festhalten und wir sollten immer Gott als unseren Arzt sehen. Aber Gott kann uns auch durch einen weltlichen, natürlichen Arzt heilen oder durch ein Medikament. Und dann würde ich auch darauf hinweisen, wenn du das empfindest, dass es vielleicht nur das ist, dass es ihnen unangenehm ist oder die Angst vor der Operation oder so, dann würde ich, wenn sie dann fragen, ja, soll ich jetzt die Operation machen, dann würde ich sagen, ja, wichtig ist, dass du nicht aus Angst vor der Operation es nicht machst, sondern wenn du es nicht machst, dann musst du es wirklich genau von Gott wissen. Ja. Und gerade bei schweren Fällen wie zum Beispiel Krebs, Chemo, das ist ja immer dann das Thema, Chemo oder ja oder nein, ne? Dann sage ich sage da immer den Leuten so, ich sage, wenn der Arzt klar sagt, dass du die Chemo brauchst, weil du ansonsten einfach eine sehr geringe Chance hast zu überleben oder einfach das einfach fatal wäre für dich, dann brauchst du wirklich ein klares Wort von Gott, die Chemo nicht zu machen, ne? Und nicht umgekehrt. Ja, manche machen sich dann so einfach und sagen, ja, Gott heilt mich und so weiter. Ich habe nicht gehört, ich soll die Chemo machen, also mache ich es nicht. Ja. Sondern es ist umgekehrt. Wenn der Arzt klar sagt, das ist der Weg, und dann kannst du deinen himmlischen Arzt konsultieren, nochmal, das ist die oberste Instanz, und wenn er sagt, mach's nicht, dann mach's nicht. Aber wenn du nicht ein klares Wort von ihm hast, dann kannst du davon ausgehen, dass er auch die natürlichen, weltlichen Ärzte gesetzt hat und dann solltest du das machen, was der Arzt sagt und nicht das, was du denkst oder meinst oder so. Ja, oder was dir angenehmer ist oder was dir mehr passt oder so. Ja, sondern du solltest das machen, was der Arzt sagt, es sei denn, Gott sagt was anderes. Ja. Also gerade bei schweren Fällen sage ich das unbedingt immer, weil da habe ich schon viel erlebt, dass Leute einfach aus Angst vor der Chemo, aus Angst vor der Operation irgendwelche Sachen nicht machen und es aber hinterher bereuen, weil sie dann Zeit verlieren, ja. Und es nicht der Weg ist. Weil Angst ist nie unser Motiv. Du wirst nie geführt von Angst. Du wirst nicht geführt von Angst vor Krankheit. Du wirst aber auch nicht geführt von Angst vor dem Arzt, ja. Oder Angst vorm Zahnarzt. Ja, ich gehe nie zum Zahnarzt, weil Gott kümmert sich um meine Zähne. Ja, aber wenn der Arzt dir alle halbe Jahr mal reinschaut und bestätigt, dass deine Zähne gut sind, was hast du dann verloren? Ja, also die Angst vorm Arzt ist nicht ein Grund, nicht zum Arzt zu gehen. Darf nie ein Grund sein, weil das ist nicht Glaube. Ja. Das ist nicht Glaube, weil im Endeffekt, um zum Beispiel von Krebs geheilt zu werden oder von, was weiß ich, Diabetes oder sonst was, braucht es ja Glauben. Ja. Wenn du aber nur aus Angst motiviert irgendwas nicht machst, ist es ja nicht Glaube. Also wo soll die Heilung herkommen? Ja. Im Endeffekt, ja, dass Gott ein Einsehen hat, weil du keinen Bock hattest, die Operation zu machen und keine Chemo zu machen oder was auch immer. Und deswegen soll Gott ein Einsehen haben und dich dann so heilen. Ja, da lässt er sich nicht unbedingt drauf ein. Es ist eine Beziehungssache, ja, zwischen ihm und dir. Okay. war wirklich erleichtert, weil sie war total unter Verdammnis, weil, ja, weil sie eine recht heftige Sache hatte, aber also nicht total schlimm, aber die musste wirklich operiert werden. Und da war seit Wochen ist es schlimmer geworden. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt keine Verdammnis. Jetzt mach die OP einfach. Ne? Wenn Gebet bis jetzt nicht geholfen hat und es muss jetzt gemacht werden, dann sei frei. Ne? Und da war sie völlig erleichtert, dass sie das jetzt machen kann. Ja. Ja, das, da muss man immer wieder darauf hinweisen. Ich habe mal eine Predigt darüber gehalten, ich bin der Herr, dein Arzt. Da habe ich das auch ein bisschen aufgezeigt, ja, diesen Zusammenhang. Weil dass Gott unser Arzt ist, bedeutet eben auch, dass wir ihn fragen, welches Medikament wir nehmen sollen, zu welchem Arzt wir gehen sollen und so weiter und so fort. Das schließt es nicht aus, das ist kein Widerspruch. Ja, Gott ist mein Arzt, sagen manche Christen, sagen Gott ist mein Arzt, deswegen gehe ich zu keinem sonstigen Arzt. Ja, das heißt es überhaupt nicht. Ja. Und deswegen, ja, ist wichtig, da klar zu sein. Leute. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, da brauchen Sie ein kreatives Wunder halt, ne? Das gibt's natürlich. Ja, betest für ein kreatives Wunder. Ne? Ich meine, wenn du ermutigst sie im Glauben, Gott hat solche Sachen ja schon öfters gemacht. Also ermutigst sie einfach, das ist dann ein kreatives Wunder, das braucht. Wir sprechen das Nichtseiende ins Dasein. Ja. Okay. Oh Gott. Da lasse ich bitte auf keine Diskussion ein. Sag, was ich den Leuten immer sage, neulich habe ich es wieder zu jemandem gesagt, die mir wieder irgendein Video mit irgendeiner Impfgeschichte da geschickt hat. Da sage ich einfach, schau, es bringt überhaupt nichts, sich momentan über ungelegte Eier zu unterhalten. Es gibt momentan noch keine Impfung. Wenn dann die Impfung ist, dann werde ich mir das alles genau angucken. Und wenn ich dann sehe, was weiß ich, die Bundeskanzlerin hat sich impfen lassen und die Ministerpräsidenten haben sich impfen lassen und die Minister haben sich impfen lassen und nach 4 Wochen sind sie immer noch nicht tot umgefallen, dann gewinne ich Vertrauen in diese Impfung und alles andere, was soll das, ne? Ist Quatsch. Ne? Also darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das sind Verschwörungstheorien auch oft dahinter und so. Also darüber würde ich überhaupt nicht diskutieren. Das ist auch im Heilungsraum jetzt überhaupt nicht das Thema. Ne? Das ist teilweise ja sogar politische Frage dann, ne? Im Endeffekt. Gut, wir müssen schnell zum Ende kommen, weil in 2 Minuten geht's los.